Kapitel 51. Auch der Vater ist wütend. Er ruft: Hast du in New York Economics studiert oder nicht? Tina sagt cool: Nein. Was? Du warst 2 Jahre in New York. Das hat 200.000 Euro gekostet. Mein Geld. Tina sagt cool: Economics interessiert mich nicht. Ich habe singen gelernt. Die Mutter: Das ist unglaublich. Tina sagt: Ich habe in Bars und Kneipen gesungen. Der Vater schreit: Das ist der Hammer. Kapitel 52. Tina sagt cool: Ich möchte auch in Deutschland singen. Ich möchte professionelle Sängerin werden. Keine Economics für mich. Der Vater schreit: Nein, du studierst Economics und arbeitest dann als Managerin in der Schokoladenfabrik. Musik ist keine Realität. Die Fabrik ist Realität. Niemals, schreit Tina. Keine Economics. Die Mutter sagt: Warum immer Englisch? Es gibt ein deutsches Wort für Economics, Betriebswirtschaftslehre. Tina geht. Kapitel 53. Tina ist total deprimiert. Sie fährt ans Meer. Die Sonne scheint. Es ist warm. Alle Leute sind glücklich. Nur Tina ist traurig. Sie sitzt am Strand und fühlt sich allein. Die blauen Flecken tun weh. Kapitel 54. New York, New York von Frank Sinatra. Das Handy. Tina sagt: Hallo? Ich bin's, Chris. Tina: Hi, wie geht's? Nicht so gut. Greta hat keine Arbeit mehr in der Schokoladenfabrik. Dein Vater hat sie gefeuert. Kapitel 55. Tina ist total erstaunt. Wie bitte? Chris erzählt: Wir haben kein Geld mehr. Greta sagt, das Leben mit mir ist zu viel Stress. Sie möchte nicht mehr mit mir zusammen sein. Greta möchte einen Mann, der Geld hat. Sie möchte einen Mann wie Sven.